Hier ist der Kompressor im Deutschlandradio Kultur. Digitalisierung, ein Zauberwort, das seinen anfänglichen Zauber für Archivare und andere Bewahrer von Kulturgut längst verloren hat. Ganz einfach, weil auch digitale Daten nicht für die Ewigkeit gemacht sind, jedenfalls nicht unbedingt. Und deshalb die Originale eigentlich auch unbedingt erhalten werden müssten. Beim ersten Filmerbe-Festival Restored hat das Berliner Kino Arsenal am Wochenende gezeigt, wie weit man ist mit der Digitalisierungsoffensive. Und mit dabei der Filmhistoriker Dirk Alt. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Hoppe. Herr Alt, ist das mit der Digitalisierung des Filmerbes ungefähr so wie mit den CDs, die keineswegs die Plattensammlung dann überflüssig gemacht haben? In jedem Fall gebührt also der Tatsache, dass man die Originale vorhalten muss, also größte Aufmerksamkeit in dem ganzen Digitalisierungsdiskurs. Und die Problematik liegt eben darin, dass sich diese auch in der Politik weit verbreitete Digitalisierungsbegeisterung auf die Annahme einer ubiquitären Verfügbarkeit des Digitalen stützt. Und die ist eben trügerisch. Was heißt das? Denn das bedeutet, dass unsere digitale Informationsgesellschaft ja eine materielle Grundlage hat, die oft vergessen wird. Das sind digitale Speichermedien, die im Vergleich mit, wir reden ja vom Filmerbe, also mit photochemischen Materialien, sofern diese sachgerecht gelagert werden, eine extrem kurze Lebensdauer haben, das heißt sehr flüchtig sind. Mit anderen Worten, es reicht eben nicht, einen Film digital zu speichern, weil diese digitale Kopie irgendwann auch vielleicht nicht mehr abspielbar ist, nicht mehr abrufbar ist. Es gibt da also verschiedene Probleme und das größte Problem in der Richtung ist die Obsoleszenz, das heißt die Überalterung von Hard- und Software innerhalb kurzer Frist. Jedoch von der Rettung des Filmerbes mittels Digitalisierung zu sprechen, wie das im Moment ja auch zu oft der Fall ist, das ist aus meiner Sicht Augenwischerei. Denn in der Politik gibt es ja anscheinend diese Vorstellung, dass man ein einziges Mal digitalisiert und damit, um die Worte von Staatsministerin Professor Monika Grütters zu gebrauchen, eine Jahrhundertaufgabe vollbracht hat. In Wahrheit ist es aber so, dass viele Ausgangsmaterialien gerade berühmter Filme jetzt bereits zum dritten Mal digitalisiert werden. Und das ist nicht das letzte Mal. Wir werden noch ein viertes oder fünftes Mal darauf zurückgreifen müssen, weil sich eben diese digitalen Reproduktionsmethoden auch laufend verbessern. Und wie kommt man dann auf die Idee, dass das damit getan sei? Also sprich, dass das Originalmaterial dann eben irgendwann ausläuft oder nicht mehr gelagert wird oder dann eben vernichtet werden muss? Ich würde sagen, das ist eine modische und dem Zeitgeschmack geschuldete Auffassung, die sich eben, und das ist das Besondere an der Fachtagung, die wir jetzt am Rande des Festivals Film Restore der Deutschen Kinemathek erlebt haben, das deckt sich eben nicht mit der Meinung der Fachöffentlichkeit, vor allem der internationalen Fachöffentlichkeit, die durch Beteiligung der FIRF, der Fédération Internationale des Archives du Film, hier auch besonders zu Wort gekommen sind. Das ist also ein internationaler Zusammenschluss der Filmarchive und da konnte man Positionen hören, also erfreulicherweise hören, die hier in Deutschland bislang in der Diskussion viel zu wenig berücksichtigt wurden und die eben auch wichtige Impulse für die Diskussion hierzulande geben. Was sind das für Impulse? Also ganz wesentlich aus meiner Sicht ist ein sachneutrales Abwägen unterschiedlicher Archivierungsstrategien. Das bedeutet insbesondere auch Hinweise auf die Gefahren der Digitalisierung, die, ich will nicht sagen, hierzulande systematisch bagatellisiert, aber doch unkritisch ausgeblendet werden. Denn es gibt diese Suggestion, Digitalisierung sei alternativlos, während im Ausland, in den USA, in Österreich, Schweden, Frankreich, nach wie vor physisch, also analog gesichert wird. Und ich würde da gerne den Kollegen Paolo Cerchi-Usai vom George Eastman Museum in Rochester zitieren, der in seinem Vortrag festgestellt hat, "We do not consider a film preserved unless it has been preserved on film." Heißt also, dass nur derjenige Film auch als gesichert erachtet wird, der also auch auf Film gesichert ist, weil das photochemische Material, der heutige Polyesterfilm mit einer vermuteten Lebenserwartung von 500 Jahren oder sogar länger, weil der eine ganz andere Basis für die Langzeitarchivierung bietet, als es die flüchtige digitale Speichermaterie zurzeit eben bieten kann. Und was ist in Deutschland dann das Problem? Warum macht man nicht einfach beides? Das ist letztlich ein Kostenfaktor. Es fehlt den Archiven an einer verlässlichen materiellen Grundlage. Die ist, wie man am Abbau eines Drittels aller Stellen im Bundesarchiv in den vergangenen Jahren sehen kann, nicht mehr im ausreichenden Maße gegeben. Und heute ist es soweit, dass das Bundesarchiv zur Schließung seiner analogen Kopieranstalt in Berlin-Hoppegarten gezwungen ist. Das ist also aus meiner Sicht eine ganz fatale Entwicklung, denn ohne die Kopieranstalt ist das Bundesarchiv Filmarchiv nicht mehr in der Lage, eine verantwortungsvolle Langzeitarchivierung durchzuführen. durchzuführen, sondern es schwenkt eben auf eine ausschließliche Digitalisierungsstrategie um, deren Überlieferungschancen vollkommen ungewiss sind. Ich glaube, das Problem haben wir erkannt. Vielleicht noch ganz kurz Ihr Vorschlag. Was muss dann jetzt sofort passieren, außer natürlich mehr Geld? Ich halte die Hybridstrategie des Schwedischen Filminstituts für eine mit Vorbildcharakter. John Wengström hat die auf der Tagung geschildert, dass man also auch weiterhin analoge Filme physisch Langzeit sichert, also auf Film. Und das muss auch nicht durch optische Kopierung erfolgen, sondern kann mit der jetzt laufenden Digitalisierungsoffensive durchaus in dem Sinne kombiniert werden, dass, um eben den Langzeiterhalt dieser flüchtigen Digitalisate zu gewährleisten, eine Ausbelichtung, wir nennen das Reanalogisierung, erfolgt, wodurch gegebenenfalls auch ein geringerer Qualitätsverlust gegenüber der physischen Kopie gewährleistet ist. Die Digitalisierungsoffensive löst nicht allein die Frage, wie wir das Filmerbe erhalten können. Das war der Filmhistoriker Dirk Alt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.